Dann möchte ich jetzt einen kurzen Einblick in die Gedanken geben, die uns zu der Ringvorlesung motivierten. Und dafür möchte ich vorweg sagen, dass Geschichte auch in den letzten Jahren, zumindest subkutan, immer schon Thema war. Einige von euch haben ja sicherlich schon mal Ringvorlesungen oder Veranstaltungen besucht. 2021 hatten wir eine Ringvorlesung zur Revolution, 2022 zur Identität, 2023 zur Ästhetik und auch letztes Jahr zum Autoritarismus. Vielleicht also erinnert ihr euch etwa daran, dass eine der zentralen Fragen im letzten Jahr war, ob man den Begriff des autoritären Charakters heute noch so einfach übernehmen kann. Immerhin ist der Begriff vor einigen Jahrzehnten entwickelt worden und in der Zwischenzeit ist so einiges passiert. Die Gesellschaft ist heute eine andere als noch vor 70 Jahren. Das verweist also auf den Zeitkern von Theorien, Kritiken und Begriffen. Fragen der Geschichte haben also immer eine Rolle gespielt, die wir aber nur sehr selten auch explizit gemacht haben. Um die Frage zu beantworten, was aber interessant am Thema der Ringvorlesung ist und wieso das auch wichtig ist, sich damit zu befassen, möchte ich einige Grundgedanken skizzieren und Fragen formulieren, die sich daran zumindest für mich auch anschließen. Ich gehe dabei in zwei Argumentationen vor, es ist mir nicht gelungen, die zu verbinden, aber das wird schon funktionieren. Also erste Argumentation. Viele von euch sind nicht erst seit letzter Woche Studentin oder Student, sondern studieren schon einige Zeit. Ihr werdet dabei gelernt haben, was Wissenschaftlichkeit eigentlich bedeutet. Also wie kann ein Gegenstand erkannt und begriffen werden? Hier eröffnet sich nun das Reich der Erkenntnistheorien. Derlei gibt es sehr viele. Nahegelegt wurde euch vermutlich in etwa Folgendes. Realität ist, was sich positiv nachweisen lässt. Und wie weist man etwas nach? Indem man Versuche durchführt. Was über das positiv Feststellbare hinausginge, so etwa die Annahme eines Wesens hinter den Erscheinungen, gilt als unwissenschaftliche Spekulation. Der Erkenntnisgegenstand wird formalisiert, quantifiziert und systematisiert, um adäquat abgebildet zu werden. Das war jetzt arg verkürzt, aber mir bleibt sehr wenig Zeit. Es geht mir nun nämlich darum, dass diese Herangehensweise eine ganz geschichtslose ist. Denn vorausgesetzt ist darin, dass die Gegenstände der Erkenntnis abgeschlossene Tatsachen seien. Sie werden aus ihrem Konstitutionszusammenhang abstrahiert. Das heißt, das unmittelbare Dasein der Gegenstände ist das reale, primäre, während die Beziehungen der Gegenstände zueinander etwas Sekundäres sind. Die Gegenstände müssen dergestalt erscheinen, als seien sie mit sich identisch, statisch. Diese aus der Naturwissenschaft in die Gesellschaftswissenschaft übernommene Erkenntnistheorie ist daher nicht in der Lage, gesellschaftliche Veränderungen zu begreifen. Diese muss ihr erscheinen als eine an und für sich unbegreifliche, katastrophische und vor allem von außen hereinbrechende. Dagegen bleibt hier nun festzuhalten, dass die gesellschaftlichen Gegenstände nur aus einem Beziehungsgeflecht verstanden werden können, eben aus dem angesprochenen Zusammenhang, welcher die Gegenstände erst konstituiert. Ich kann zum Beispiel nicht über Geld sprechen, ohne auch über Arbeit zu sprechen. Zweitens bleibt festzuhalten, dass diesen Gegenständen, zumindest in der kapitalistischen Gesellschaft, eine Dynamik innewohnt und sie daher auch nur geschichtlich begriffen werden können. Und deswegen konnten wir in den letzten Jahren nicht über Identität, Ästhetik oder auch Autoritarismus sprechen, ohne dabei eben auch über Geschichte zu sprechen. Zweite Argumentation. Wer bestimmt eigentlich, wie sich so eine Gesellschaft tagtäglich reproduziert? Wer bestimmt, wie so ein Staat eigentlich aufgebaut ist? Und wer bestimmt, was Geld ist? Naja, klar, der Mensch, denn wer sollte das schon sonst tun? Da ist ja sonst niemand. Aber was ist damit eigentlich ausgesagt? Ist denn der Mensch so ein mit sich selbst versöhntes Kollektivsubjekt, wie es der Ausdruck der Mensch sagt? Und habe ich da überhaupt ein Wörtchen mitzureden? Oder irgendwer Konkretes? Offenkundig nicht. Aber ist der Mensch dann real das Subjekt der eigenen Gesellschaft? Es zeigt sich, und auch das kann ich hier nun aufgrund der begrenzten Zeit leider nicht ausführen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, von einer verselbstständigten Dynamik beherrscht wird. Das Verrückte ist, nur deshalb können wir davon sprechen, dass die Geschichte begreifbar ist. Wenn der Mensch die Verhältnisse unter die eigene Regie nehmen würde, dann wäre Geschichte nicht logisch begreifbar, Denn schon morgen könnte der Mensch ja entgegen einer solchen Logik also ganz anders handeln. Die Logik der Geschichte ist also selbst Resultat der Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Damit ist diese Verselbstständigung die Bedingung der Möglichkeit von Geschichtsphilosophie. Geschichtsphilosophie schiebt der Geschichte eine Entwicklungslogik und einen Fixpunkt unter, auf den alles zuläuft. Einen Telos, einen Sinn der Geschichte. Bei Kant ist von der Naturabsicht die Rede, Hegel spricht von der List der Vernunft, die sich hinter dem Rücken der Menschen durchsetze. Marx wendet das später kritisch. Was die Gesellschaft über sich hinaustreibt, das ist die Produktivkraftentwicklung, die selbst Inbegriff der Verselbstständigung ökonomischer Formen ist. Im historischen Materialismus nahm man daher an, dass die Produktivkraftentwicklung den Wechsel von Gesellschaftsformationen bestimme. Das ging also einher mit der deterministischen Annahme, dass der Sozialismus mit Notwendigkeit auf den Kapitalismus folge. Das wird allzu oft abgetan als Marxens Frühwerk, aber das ist nicht ganz richtig, denn noch im Kapitalband 1, MEW 23, schreibt Marx: Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit, Achtung, mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Es ist Negation der Negation. Die Sozialdemokratie unter Bebel und Kautsky, das mag heute verrückt wirken, wenn man die heutige Sozialdemokratie sich einmal anschaut, jedenfalls diese Sozialdemokratie damals unter Bebel und Kautsky setzte diesem Denken einst die Krone auf. Man vertrat die Haltung, dass die Revolution mit eben jener naturgesetzlichen Notwendigkeit komme, weshalb man sie auch nicht aktiv machen, sondern auf sie warten sollte. Mit den Worten Kautskys: Die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre, nicht aber eine revolutionenmachende Partei. Wir wissen, dass unsere Ziele nur durch eine Revolution erreicht werden können. Wir wissen aber auch, dass es ebenso wenig in unserer Macht steht, diese Revolution zu machen, als in der unserer Gegner, sie zu verhindern. Es fällt uns daher auch gar nicht ein, eine Revolution anstiften oder vorbereiten zu wollen. Und da die Revolution nicht von uns willkürlich gemacht werden kann, können wir auch nicht das Mindeste darüber sagen, wann, unter welchen Bedingungen und in welchen Formen sie eintreten wird. Dieser revolutionäre Attentismus, wie man das nannte, mag heute lächerlich erscheinen. In jedem Fall ist er ein Hohn auf die Idee, dass der Mensch so etwas wie das Subjekt der eigenen Verhältnisse sein könnte. Walter Benjamin schreibt über dieses Denken: Es gibt nichts, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat, wie die Vorstellung, mit dem Strom zu schwimmen. Das historische Ende ist bekannt. Im Realsozialismus, der sich ja selbst stets noch als eine Zwischenstufe verstand, in welcher die Partei einen langen und vor allem einen harten Kampf gegen die Gesetzmäßigkeiten der verselbstständigten Ökonomie führt, diente der Verweis auf die Logik der Geschichte dazu, die graue Realität und die Entbehrungen der Gegenwart zu ertragen. Auch hier möchte ich gern einen kurzen Ausschnitt vorlesen, diesmal aus Arthur Köstlers Sonnenfinsternis, einem Roman über die Moskauer Prozesse, welcher in der Beschreibung den realen Geschehnissen sehr nahe kommt. Im Folgenden also die Gedankengänge eines alten Revolutionärs in den Sekunden vor seiner Erschießung. Was weiter? Was geschah mit diesen Massen, mit diesem Volk? 40 Jahre lang hatte man es durch die Wüste getrieben, mit Drohungen und Lockungen, mit fiktiven Schrecken und fiktiven Verheißungen. Wo aber blieb das verheißene Land? Gab es wirklich solch ein Ziel für diese wandernde Menschheit? Dies war die Frage, auf die er so gern noch Antwort gewusst hätte, bevor es zu spät war. Auch Moses war es nicht erlaubt gewesen, das Land der Verheißung zu betreten. Aber er hatte es wenigstens sehen dürfen, vom Gipfel des Berges zu seinen Füßen ausgebreitet. So war es leicht zu sterben, mit der sichtbaren Gewissheit des Zieles vor Augen. Ihn, Nikolai Salmanowitsch Rubaschow, hatte man nicht auf den Gipfel des Berges geführt, und wohin immer sein Auge blickte, sah es nichts als die Wüste und die Finsternis der Nacht. Um die Gedanken kurz zusammenzufassen: Von solchen Gesetzen, so einer Logik der Geschichte, kann also nur die Rede sein, solange der Mensch die gesellschaftlichen Verhältnisse noch nicht als ein, wie Marx es nennt, vorausgesetztes Subjekt selbst und bewusst bestimmt. Wie geschildert, spekulierte man einst hoffnungsvoll, dass die verselbstständigte Dynamik des Kapitalismus diesen über sich hinaus und mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses zum Kommunismus führt. Unnötig zu erwähnen, dass dies historisch blamiert ist. Wenn, dann muss die Revolution schon bewusst gewollt und gemacht werden. Aber kann der Mensch sich selbst erlösen? So bitter das ist und auf die Gefahr hin, euch damit vor den Kopf zu stoßen, dies ist letztlich keine Frage der Logik, sondern eine des Glaubens. Aber nur weil die Revolution nicht von selbst wie ein Geschenk des Himmels über uns arme Sünder kommt und nur weil da niemand ist, der den Menschen erlöst, wenn nicht dieser selbst, also weder Gott noch die Produktivkraftentwicklung, nur deshalb also heißt es noch lange nicht, dass der Kapitalismus auf ewig so weiter prozessieren kann. Immerhin ist er ein einziger prozessierender Widerspruch, die Krise in Permanenz, was sich in immer stärkeren Krisen, die in immer kürzeren Abständen aufeinander folgen, niederschlägt. Es scheint also so etwas wie immanente Grenzen des Prozessierens zu geben. Auch die äußeren, planetarischen Grenzen, von denen inzwischen immer häufiger die Rede ist, verweisen auf so etwas wie einen irgendwann bevorstehenden Aufprall. Nur was kommt dann? Naiv, gutmütig anzunehmen, die Menschen schlössen sich dann aus Vernunft zu jener Assoziation freier Menschen zusammen. Man hätte es vielleicht schon vorher wissen können und einigen dämmerte es bereits Jahre zuvor. Aber die Negation der Negation, das heißt die positive Aufhebung des Kapitalismus oder mit anderen Worten der Kommunismus, ist nicht die einzige Richtung, in welche sich die Gesellschaft entwickeln kann. Was ab 1933 in Deutschland ins Werk gesetzt wurde, die Vernichtung von Menschen um der Vernichtung willen, dies war die negative Aufhebung, die Revolte gegen das Kapital auf dessen eigener Grundlage. Nun haben die Bomben der Alliierten der industrialisierten Vernichtung ein Ende gesetzt, aber war es das damit? Ist alles wieder annähernd wie vorher? Wie steht es angesichts von Auschwitz um die Logik der Geschichte? In den geschichtsphilosophischen Überlegungen der Arbeiterbewegung musste der Nationalsozialismus zu einer allerletzten Verzweiflungstat der bedrängten Bourgeoisie, also zu einer letzten, notwendigen Entwicklungsstufe vor dem Sozialismus rationalisiert werden. Die DKP gab 1933 folgerichtig die inoffizielle Losung aus, nach Hitler wir. Nach 1945 wollte davon erstmal niemand mehr etwas wissen. Man hätte dafür die Blamage eingestehen müssen. Naheliegend, Auschwitz zu verdrängen und so zu tun, als könnte man einfach nahtlos an die Zustände und Kämpfe der Weimarer Republik anknüpfen. Auch heute sprechen Linke gern von Thälmann und Konsorten, von Treblinka haben viele von ihnen nicht einmal gehört. Das liberale Bürgertum hingegen mit seiner evolutionären Annahme, die Geschichte walze stets unaufhaltsam dem Fortschritt entgegen, tat und tut Auschwitz bis heute als Ausrutscher ab, als einen Zivilisationsbruch, ein Durchbrechen des Archaischen durch die allzu dünne Decke der Zivilisation. Damit ist der Nationalsozialismus einerseits nicht als Kind eben dieser bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verstanden und andererseits erscheint er als nicht mehr als ein Stolpern im Fortschritt, als eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Nochmal also, wie steht es um die Legitimität der Geschichtsphilosophie nach Auschwitz? Und ist ohne geschichtsphilosophische Gedanken überhaupt eine Kritik der Gesellschaft zu machen? Dazu, ich denke, nein. Zahlreiche Fragen schließen sich hier an. Dies sind einige Gedanken, die ich mir zur Geschichte machte und weiterhin mache und die mich daher vor einem halben Jahr dazu bewogen, das Thema der Ringvorlesung vorzuschlagen. Ich freue mich sehr, dass es nun losgeht. Wow. Ja, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich habe Erdnüsse mitgebracht, keine Bücher, aber ich hoffe, vielleicht nimmt man ja trotzdem was mit. Ich möchte so einen kleinen, einen etwas anderen Ansatz darstellen, der mich so ein bisschen zur Geschichtsphilosophie und zur Geschichte irgendwie gebracht hat und mich daran interessiert. Dabei dreht es sich grundlegend um das Phänomen der retroaktiven Bedeutungszuschreibung im Kontext einer Philosophie des Ereignisses. Klingt erstmal super kompliziert und ja, wahrscheinlich auch unnötig hochtragend, ist aber eigentlich ganz einfach. Geschieht ein Ereignis, eine Revolution oder ein Putschversuch, eine Krise oder ein Crash, so schafft dieses Ereignis dann rückwirkend die Bedingung seines Entstehens. Retroaktiv werden die Geschehnisse, die zu diesem Ereignis führten, zu Notwendigkeiten. Das überraschende Auftreten von etwas Neuem, was die grundlegende Ordnung unterläuft. In einem alltäglichen Geschichtsverständnis, in welchem die Geschichte größtenteils zu Ende erzählt und die Zukunft als mal durch Notwendigkeiten determiniert, mal als kontingent, also das heißt zufällig, wahrgenommen wird, fehlt das Bild einer sich im stetigen Wandel begriffenen Geschichte. Zugegeben, für manche Ohren ist das jetzt hier ja recht trivial und jetzt irgendwie keine große Erkenntnis, aber Ereignisse der Gegenwart, die schon vergangene Geschichte umschreiben bzw. in einem anderen Licht darstellen, fand ich irgendwie ja schon irgendwie immer interessant. Dieses andere Licht aber, was hier infolge eines Ereignisses die Wirklichkeit neu erhält, beschreibt Hegel, und jetzt kommt ein kleines schönes Hegel-Zitat, wenn er schreibt, dies allmähliche Zerbröckeln, dass diese Physiognomie, das heißt das äußere Erscheinungsbild, des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Anfang unterbrochen, der ein Blitz in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. So, jetzt habe ich Hegel zitiert, das ist jetzt wirklich schlau, das ist schon mal ganz gut. Eben dieser erhellende Blitz, der aus langsam zerbröckelnden gesellschaftlichen Verhältnissen mit einem Knall eine neue Welt erleuchtet, kommt meist unvorhergesehen. Das Ereignis schafft Klarheit über die vorher falsch bestimmte Wirklichkeit. Das heißt ebenso wenig, dass man einfach abwarten und auf den Knall warten soll, wie das vermeintlich erkannte Verhältnisse notwendig zu einer gravierenden Veränderung, wie zum Beispiel einer Revolution, führen. Schon oft wurden vermeintliche revolutionäre Bewegungen einer Gesellschaft zugeschrieben, die zu keiner wirklichen Veränderung führten. Und schon oft kam aus dem scheinbaren Nichts der Bruch mit den bestehenden Verhältnissen. Genau, das war so ein bisschen der erste Teil. Den zweiten Teil, der mich so ein bisschen an der Geschichtsphilosophie interessiert, den trage ich jetzt vor. So wie jede Darstellung auch ein Stück Selbstdarstellung ist, so ist auch jedes momentane Geschichtsbild ein Abbild der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Geschichte wird somit Ausdruck der jeweiligen Gegenwart. Ich glaube, es wäre sündhaft, in einer Ringvorlesung über Geschichte nicht von dem von Fukuyama ausgesprochenen Ende der Geschichte zu reden. Der Sieg der liberalen Demokratie nach dem Ende des Kalten Krieges führte natürlich nicht zum besagten Ende der Geschichte. Aber dennoch ist dieses viel zitierte Buch Ausdruck eines Geschichtsverständnisses eben dieser Zeit. Eine Vorstellung von Geschichte, welche selbst Geschichte geworden ist. Doch zurück zum Hier und Jetzt. Die Auffassung einer gegenwartsspezifischen Geschichtsvorstellung kommt schnell zu dem Schluss, dass die Gegenwart ihre eigene Geschichte schreibt. Sie projiziert sich selbst in die Geschichte. Dies mündet dann im Vorwurf des Präsentismus. Das heißt, dass sich die Gegenwart in die Betrachtung der Geschichte einschreibt und eine objektive Darstellung verunmöglicht. Die heutigen Werkzeuge und Mittel, mit denen wir die Wirklichkeit untersuchen, können in 10 Jahren ungenau und blind für bestimmte Phänomene sein. Eine Analyse der Geschichte kann somit nur von einer Analyse der Gegenwart ausgehen. Demgegenüber steht eine Geschichtsbetrachtung, in welcher die sich scheinbar wiederholende Geschichte als Ausdruck unbewusster gesellschaftlicher Verhältnisse interpretiert wird. Die unvollständig aufgearbeitete oder falsch gedeutete Vergangenheit, die die Gegenwart bestimmt und so notwendig zu den immer gleichen Problemen und Verwerfungen führt. Oder einfach ausgedrückt, wer nicht oder falsch aus der Geschichte lernt, braucht sich nicht wundern, wenn diese sich wiederholt. Wer hier die Gegenwart bestimmen will, muss untersuchen, wie diese aus der Geschichte hervorgebracht wurde. Anders ausgedrückt, dreht es sich um die Frage, inwieweit die Vergangenheit ihren Schatten über die Gegenwart wirft, das ist die eine Seite, und inwieweit andersherum die Gegenwart ihren Schatten über die Vergangenheit wirft. Die Gegenwart zu analysieren, um die Gegenwart zu verstehen, oder erst einmal in die Vergangenheit zu schauen, um zu erblicken, wie diese die Gegenwart schuf. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert und zu viel Begriffe von Geschichte und Vergangenheit. Und beim Schreiben ist mir auch aufgefallen, dass es, glaube ich, schlau wäre, irgendwie bei der Geschichtsvorlesung auch irgendwie bald eine Unterscheidung zu machen zwischen Vergangenheit, Geschichte und Historie. Weil das ja irgendwie unterschiedliche Begriffe sind und man schon, glaube ich, herausarbeiten muss, was hier die Unterschiede sind. Naja, aber Schluss jetzt damit. Ich glaube, wir können jetzt mal so über das reden, was wir uns so vorgestellt haben, beziehungsweise was sich die verschiedenen Referenten und Referenten vorgestellt haben, was sie zum Thema Geschichte vortragen wollen. Ja. Genau, wir kommen jetzt zum dritten und damit letzten Teil dieser Einführungsveranstaltung, die sich dann doch als relativ kurz entpuppt. Ist ja schön, das Wetter dankt es uns. In diesem letzten Teil wollen wir einen kurzen Überblick über die Ringvorlesung verschaffen und vielleicht ist euch danach der Zusammenhang dieser einzelnen Veranstaltungen und deren Reihenfolge auch etwas klarer. Beginnen wir also ganz am Anfang mit der ersten Veranstaltung. In der nächsten Woche, genauer am Donnerstag um 19 Uhr im Objekt Klein A, wird Sabine Hollewedde den ersten inhaltlichen Beitrag zur Reihe halten. Der erste Vortrag einer Ringvorlesung ist immer besonders wichtig, nicht nur weil von ihm abhängt, ob ihr auch danach weiter zu den Veranstaltungen kommt, sondern auch, weil er den Grundstein für die folgenden Vorträge legt. Das nötigt uns jedes Jahr dazu, etwas abstrakter mit den Grundbegrifflichkeiten zu beginnen, um später dann eben konkreter werden zu können. Dass man sich damit in so einer Ambivalenz befindet, ist, glaube ich, klar. Im ersten Vortrag sollen daher einige philosophische Grundlagen von geschichtlichem Denken dargestellt werden. Sabine Hollewedde wird also erklären, wieso Gesellschaftskritik der Geschichtsphilosophie bedarf. Dazu wird sie auf Kants und Hegels Geschichtsphilosophien eingehen und erklären, wieso diese nicht haltbar sind. Anschließend soll dann aber mit Adorno und Walter Benjamin erklärt werden, wieso es der Geschichtsphilosophie dennoch bedarf und was eigentlich das Problem mit einer empiristischen, vermeintlich neutralen Geschichtsschreibung so auf sich hat, so wie wir sie alle aus dem Geschichtsunterricht und einige von uns ja sicherlich auch aus ihrem Studium kennen. In der Woche darauf findet dann keine Veranstaltung statt, schließlich ist da der 1. Mai. Am 8. Mai hält dann aber Jan Völker den zweiten Vortrag der Ringvorlesung. Auch hier ist ein komplizierter Begriff Thema, der am Anfang der Ringvorlesung erklärt werden muss, nämlich der Begriff der Zeit. Nun stünde es dem Anliegen der Reihe natürlich fundamental entgegen, über Zeit in ahistorischer Weise zu sprechen. Jan Völker geht also der Frage nach, wie sich die Zeitstruktur im Kapitalismus verändert hat. Thema ist demgemäß der womöglich wechselseitige Zusammenhang von Geschichte und Zeit. Den dritten und damit letzten Vortrag in diesem ersten Block hält Ilse Bindseil. Sie wird erklären, wieso es auf Selbstreflexion ankommt oder konkreter darauf, sich selbst als Bestandteil der Geschichte zu begreifen, mit allen Bestimmungen und Beschränkungen, die damit eben einhergehen. Sorry. Dahinter steht die Frage, wie das Verhältnis von geschichtlichem und gesellschaftlichem Denken zu begreifen ist und schließlich auch jene, wie sich dies unter Bedingungen der neoliberalen Vereinzelung verhält. Damit endet dann der erste Block der Ringvorlesung, nochmal in Kürze. Im ersten Vortrag geht es um die philosophischen Grundlagen von geschichtlichem Denken, im zweiten um den Begriff der Zeit und im dritten um das Verhältnis von geschichtlichem und gesellschaftlichem Denken. Und in der Woche darauf ist dann wieder irgend so ein Feiertag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher. Nach dem ersten Block, in dem wir ja, oder nach diesem ersten Block, dem wir zumindest intern den Arbeitstitel Geschichte als Denkform gegeben haben und der so ein bisschen in die begrifflichen Grundlagen einführen soll, folgt dann ein Block, der drei Vorträge, also die Vorträge 4, 5 und 6 umfasst. Hier soll es dann noch einmal genauer um die Frage gehen, inwiefern Geschichte eine Bedingung von Gesellschaftskritik ist. Wir kommen darin also auf den ersten Vortrag von Sabine Hollewedde zurück. Den Anfang macht hier Jan Rickermann. In seinem Vortrag Krise der Kritik und endloses Ende des Kapitals schaut er sich zunächst das Verhältnis von Utopie und Kritik, also von Revolutionstheorie und Gesellschaftskritik im Marx'schen Werke an. Die Grundannahme ist, dass die Marx'sche Kritik mit der nicht zu beweisenden, sondern antizipierten Negation der Negation, dem Kommunismus, steht und fällt. Vor dem Hintergrund erläutert er den Zerfall dieses Zusammenhangs im Marxismus. Jan Rickermann fragt danach, wie es nach dem Scheitern der Revolutionsversuche, nach Auschwitz und angesichts der effektiven Imprägnierung der kapitalistischen Verhältnisse gegen jede Transzendenz, bis also Utopie und Kritik kaum mehr möglich erscheinen, wie es nach all dem um die Wahrheit der Marx'schen Kritik steht. Im fünften und sechsten Vortrag wird dann Peggy Breitenstein zu Gast sein. Der fünfte Vortrag widmet sich der Frage, was Marx und Adorno mit Naturgeschichte meinten. Thema wird also der Mensch als Objekt der Geschichte sein, der mit dieser Bestimmung angesichts der Verselbstständigung ökonomischer Formen real noch nicht gerecht wird. Ich hatte das vorhin kurz angedeutet. Peggy Breitenstein wird also erörtern, inwiefern der Idee, die Gesellschaft sei durchzogen von Naturgesetzlichkeiten, erstmal durchaus zuzustimmen ist, sofern sie eben nicht als unveränderlich, als überhistorisch behauptet wird. Nicht zuletzt wird es vor dem Hintergrund auch um Adornos und Marxens Kritik der klassischen Geschichtsphilosophie gehen. Der sechste Vortrag und damit der letzte in diesem zweiten Block ist wie gesagt ebenfalls von Peggy Breitenstein. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch bereits diesen Ausdruck von Walter Benjamin. Im sechsten Vortrag wird es um eben diesen sowie um andere Reflexionen Walter Benjamins zur Geschichte gehen. Thema ist Benjamins Kritik bestehender Geschichtsvorstellungen, aber auch seine Frage, was eine dialektisch-kritische Geschichtsschreibung eigentlich sein kann. Damit endet dann der zweite Block, der also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, nach der Einführung in die Grundbegriffe die Frage stellt, wie das Verhältnis von Geschichte und Gesellschaftskritik zu begreifen ist. Der vierte Vortrag handelt von utopischem Denken als Bedingung für das Begreifen der Gegenwart, der fünfte vom Subjekt der Geschichte und der Verselbstständigung ökonomischer Verhältnisse und der sechste Vortrag widmet sich einem dialektisch-kritischen Begriff der Geschichte. Der sechste Vortrag synthetisiert damit einige Gedanken der vorangegangenen Vorträge, ehe der dritte Block der Ringvorlesung beginnt. Okay, kommen wir zum dritten Block der Ringvorlesung. Der dritte Block der Ringvorlesung soll sich um die positive wie negative Auflösung der bestehenden Verhältnisse drehen. Bevor wir uns jedoch explizit diesem Thema widmen, unternehmen wir eine kleine Zeitreise in das Jahr 1993 unter dem Titel, und das ist jetzt ein langer Titel, Denken in Ansprachen und immer diese Widersprüche, ein Rückblick auf die Osttour der Kampagne Etwas Besseres als die Nation von wird Robert Zwag einen Vortrag halten, in welchem es um die Aktion des Hamburger Wohlfahrtsausschusses gehen wird, welcher im Zuge der Anschläge von Lichtenhagen, Mölln und Solingen im Jahr 1993 Ostdeutschland zusammen mit MusikerInnen, DJs und JournalistInnen in Ostdeutschland den öffentlichen Raum gegen Nazis verteidigte. Im Vordergrund steht die Frage nach der Besonderheit der Bedingungen ostdeutscher Rechter, die Attraktivität des Identitätsbegriffes sowie das Ende von Jugend- und Subkulturen und die Transformation der Öffentlichkeit. Der zweite Vortrag des letzten Blockes und somit zugleich der siebte Vortrag trägt den Titel Die Verdichtung der Krise, warum kapitalistische Gesellschaft an sich selbst zerbricht und wird von Norbert Tränkle gehalten. In ihm soll es vordergründig um die immer wieder aufkommenden Krisen des Kapitalismus gehen. Dabei soll die Besonderheit der gegenwärtigen Situation vor dem Hintergrund der unauflösbaren Widersprüche des Kapitalismus aufgezeigt werden. Mit Marx' Krisentheorie soll analysiert werden, wie der Kapitalismus langsam aber sicher an seine historischen Grenzen kommt und die regressiven Reaktionen von Politik und Subjekt auf Bedrohungslagen hin zu einer Form eines verwilderten und brutalisierten Kapitalismus führen. Der Nationalismus und die Aktualität der negativen Aufhebung des Kapitals soll der Titel des neunten Vortrags sein, welcher von Stefan Grigan gehalten wird. Die negative Aufhebung des Kapitals infolge des Vernichtungsantisemitismus soll hier als Grundlage genommen werden, die Begriffe des Postfaschismus und Postnazismus zu betrachten. Besonders im Begriff des Postnazismus soll aufgezeigt werden, inwieweit ressentimentgetriebene antikapitalistische Denkstrukturen in Teilen der Linken, GlobalisierungskritikerInnen, rechten KulturkämpferInnen, christliche Moralistinnen, islamische Faschistinnen und anderen Antiimperialistinnen vorzufinden sind. Im letzten Vortrag, sozusagen den Abschluss der Ringvorlesung, wird es einen Vortrag von Alexander Neupert-Doppler geben. Leider haben wir hierzu noch keinen Titel oder Ankündigungstext. Grundlegend soll es jedoch um den bedeutungslosen und leeren Begriff der Revolution gehen. Jedenfalls haben wir uns das so ein bisschen vorgestellt. Mal gucken, ob der Herr Doppler das auch, der Herr Neupert-Doppler das auch so macht. Welcher heutzutage im Angesicht eines dezentralen und totalisierten Kapitalismus zur bloßen Phrase geworden ist. Die gegenwärtige Praxis verkommt zu ritualisierten, wirkungslosen Protesten im Namen einer Revolution. In Zeiten, in denen Revolution nicht unmittelbar bevorsteht, wird diese wie eine Utopie beschworen, was dazu führt, dass der Begriff immer abstrakter und diffuser wird und bestenfalls noch dazu dient, zu schockieren.